Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Siebter Teil. Die Furchen im Antlitz des Leviathans nachzuziehen oder die Höcke auf seinem Haupte zu betasten, das hat kein Physiognom oder Phrenologe bislang unternommen. Wiewohl ich als Wegbereiter dieser beiden Halbwissenschaften denkbar ungeeignet bin, will ich dennoch den Versuch unternehmen, sie auf den Wal anzuwenden. Alles versuche ich. Was ich kann, schaffe ich. Aus physiognomischer Sicht ist der Pottwal als Tier eine Anomalie. Eine richtige Nase hat er nicht. Und da die Nase, in der Mitte des Gesichtes sitzend, die Gesichtszüge am auffälligsten prägt und den Ausdruck wohl am stärksten verändert, wie auch letztlich bestimmt, müsste es eigentlich das Gesicht des Wales nachhaltig verändern, dass ihm dieses äußere Anhängsel völlig fehlt. Schlagt Phidias marmornem Jupiter die Nase ab, was bleibt, ist ein armseliger Rest. Jedoch ist der Leviathan von so gewaltiger Größe und von so stattlichen Proportionen, dass eben jener Mangel, welcher beim Standbild des Jupiter grässlich wirken würde, bei ihm gar keinen Makel darstellt. Im Gegenteil, er lässt ihn nur noch erhabener erscheinen. Eine Nase am Wal wäre impertinent. In mancherlei Hinsicht bietet die Frontansicht seines Kopfes vielleicht den physiognomisch eindrucksvollsten Blick auf den Pottwal. Es ist ein erhabener Anblick. Wenige Stirnen gleichen der eines Shakespeare oder eines Melanchthon, die so hoch aufragen und so tief hinabreichen, dass es scheint, als wären die Augen klare Bergseen, jenseits von Zeit und Gezeiten, und ihr hoch über ihnen in den Furchen der Stirn die Spuren des Gedankenwildes lest, das dort zur Tränke kommt, wie Hirschjäger im Hochland die Spuren im Schnee verfolgen. Doch beim großen Pottwal ist die hohe und hehre, gottgleiche Würde, welche dieser Stirne innewohnt, ins Unermessliche gesteigert, so dass ihr sie nicht von vorne betrachten könnt, ohne die Gottheit und alle furchtbaren Mächte stärker zu spüren als beim Anblick irgendeines anderen Geschöpfes in der beseelten Natur. Ich stelle diese Stirn nur vor euch hin. Lest sie, wenn ihr könnt. Schiff voraus, Sir! Wie peilt sie? Ein Strich Backbord, Sir! Kannst du sehen, woher sie kommt? Nein, Sir! So weit weg, Sir! Nach einiger Zeit sollte es sich herausstellen, dass es ein deutsches Schiff war. Die Jungfrau aus Bremen unter ihrem Kapitän Derrick de Deer. Einst gehörten die Holländer und die Deutschen zu den bedeutendsten Walfangnationen der Welt. Dann und wann aber trifft man in den Weiten des stillen Ozeans ganz vereinzelt noch auf ein Schiff unter ihrer Flagge. In einiger Entfernung von der Pequod drehte die Jungfrau bei, ein Boot wurde weggefiert und ihr Kapitän, der ungeduldig im Bug statt im Heck stand, wurde zu uns herübergerudert. Was hat er denn da in der Hand, Mr. Starbuck? Eine Kaffeekanne wird sein, Mr. Starbuck. Der will Kaffee für uns kochen, der Krautkopf. Ach, woher? Ein Lampenkännchen ist das und eine Ölkanne. Dem ist das Öl ausgegangen und jetzt kommt er an und bettelt. In seinem gebrochenen Kauderwelsch tat der Deutsche bald kund, dass er vom weißen Wal rein gar nichts wusste. Aber er brachte das Gespräch sofort auf seine beiden Ölkannen, wobei auch einige Bemerkungen fielen, dass er sich nachts in tiefster Finsternis in seine Hängematte legen müsse, da sein letzter Tropfen Bremer Tran aufgebraucht sei und er bisher nicht mal einen fliegenden Fisch gefangen habe, um dem Mangel abzuhelfen. Er schloss mit dem Hinweis, dass sein Schiff in der Tat rein sei, wie man im Walfang sagt, soll heißen leer, weshalb es durchaus zu Recht die Jungfrau heiße. Nachdem man ihn mit dem Nötigsten versorgt hatte, ging Derrick von Bord. Doch kaum hatte er die Bordwand des eigenen Schiffes erreicht, als die Ausgucke beider Schiffe beinahe gleichzeitig Wale sichteten. Da bläst er! Wal voraus, Sir! Derrick war so begierig auf die Jagd, dass er sein Boot herumwarf, ohne erst Ölkanne und Lampenkännchen an Bord zu bringen und den leviathanischen Ölspender mit beträchtlichem Vorsprung vor den anderen Booten nachsetzte. Los, holt, Leute! Holt! Holt euch den mal an! Den nach vorn! Direkt vor uns! Habt ihr den Bein schon mal so gieren sehen? Der muss wohl die Pinne verloren haben! Wie ein überladener Indienfahrer, der mit dem Deck voller scheuender Pferde die Küste Hindustans hinuntersegelt, auf seine Wege kränkt, rollt, stampft und schlingert, so wälzte ein alter Wal seinen betagten Rumpf durch die Wellen, und wenn er ab und zu auf seinen schwerfälligen Spanten stark überholte, gab er die Ursache für sein Schlingern preis, den erbärmlichen Stumpf seiner Steuerbordflosse. Ob er die Flosse im Kampfe verloren hatte oder schon ohne sie zur Welt gekommen war, ließ sich nicht sagen. Warte, mein Alter, ich verpasse dir gleich eine Schlinge für deinen schlimmen Arm. Los! Hart angerudert, sonst kriegt ihr der Deutsche! Alle Fangboote richteten ihre Bugspitzen nun einmütig auf diesen einen Fisch. Denn er war nicht nur der größte und deshalb der wertvollste des Zuges, sondern ihnen auch am nächsten. Derricks Boot führte wegen des großen Vorsprungs die Hatz immer noch an, obwohl jede Sekunde seine ausländischen Konkurrenten näher heranbrachte. Pult, ihr Windhunde! Dranbleiben! Zum Frühstück werde ich den fiesen Krautkopf da drüben fressen! Pult, wollt ihr wohl brüllen? Was ist los? Wir kommen nicht vom Fleck! Wächst da schon Gras im Boot, Mensch! So geht's nicht, Jungs! Pult! Ran an den Deutschen! Pult! Pult! Wollt ihr wohl pullen? Pult! Was ist denn los? Wir kommen doch gar nicht vom Fleck! So geht's nicht, Jungs! Wollt ihr wohl pullen? Hey, Stopp! Stopp, ich sag's dir! Ein Hundertfässer ist das! Ich sag's dir! Ein Hundertfässer! Kinder, verliert mir den Boot nicht. Dranbleiben, das schwimmen 3000 Dollar, Männer. Das ist die Bank von England. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, und pull. Und pull. Und pull. Alle drei stießen einen lauten Schrei aus. Ihre Boote machten einen mächtigen Satz nach vorn und schlossen Raum von Achtern zum Deutschen auf. Im nächsten Augenblick standen alle vier Boote schräg gestaffelt dicht hinter dem Wal. Links und rechts von der schäumenden Dünung seines frischen Kielwassers umgeben. Ein Schauspiel zum Gotterbarmen. Der Wal schwamm nun mit hochgerecktem Haupt und sandte wieder und wieder seinen gemarterten Spaut voraus, während seine eine armselige Flosse in qualvoller Panik seine Flanke peitschte. Auf seiner taumelnden Flucht girrte er bald linker Hand, bald rechter Hand, und bei jeder Welle, die er teilte, sank er zuckend unter Wasser oder rollte auf die Seite und streckte seine einzige wild rudernde Flosse gen Himmel. Als Derrick sah, dass die Boote der Pequod alsbald die Führung übernehmen würden, entschloss er sich, einen außergewöhnlich weiten Anwurf zu wagen. Doch kaum erhob sich sein Harpunier für den Wurf, als instinktiv alle drei Tiger, Quiquek, Teshtigo, Degu, in einer schrägen Linie hintereinander aufsprangen und gleichzeitig mit ihren Hakenspitzen auf den Wal zielten. Über den Kopf des deutschen Harpuniers hweg jagten sie ihre drei Nantucket-Eisen tief in das Tier hinein. Blendende, schäumende, dampfende Gischt, weiße Lohe. Als der Wal wutentbrannt Hals über Kopf losstürmte, stießen die drei Boote, die an ihm hingen, das Fangboot des Deutschen so ungestüm beiseite, dass Derrick wie auch sein verblüffter Harpunier über Bord gingen und von den drei fliegenden Booten unter Wasser gedrückt wurden. »Bloß keine Angst, ihr Käsefresser«, rief Stubb, der einen flüchtigen Blick auf sie warf, als er vorbeischoss. »Ihr werdet gleich rausgeholt, keine Bange! Hab ab da außen paar Haie gesehen!« Sowas wie Bernardina, sag ich nur. Helfer in der Not. Auf geht's. Pult! Doch die Flucht des Untiers war nicht von langer Dauer. Es keuchte laut und tauchte, das Wasser aufwühlend, hinab in die Tiefe. Knirschend schossen die drei Leinen um die Poller, so heftig, dass sie tiefe Furchen frästen, derweil die Harpuniere sich sorgten, dass bei diesem rasenden Abtauchen die Leinen bald ausgelaufen sein würden und mit aller Kraft und Kunst immer wieder brenzlige Turns in die Leine schlugen, um dagegen zu halten. Nun sind zwar schon Boote auf diese Weise von Walen unwiederbringlich in die Tiefe gezogen worden, aber oft ist es dieses Gegenhalten, wie man es nennt, bei dem die scharfen Widerhaken sich von hinten in sein liebendes Fleisch krallen und nach oben ziehen. Oft ist es diese Marter, die den Leviathan dazu bringt, bald wieder aufzusteigen und sich den scharfen Lanzen seiner Feinde zu stellen. Klar machen, Männer! Er rührt sich wieder! Holt dicht! Holt die Leine dicht! Er kommt hoch! Einige Zeit später tauchte der Wal auf, keine zwei Schiffslängen von seinen Jägern entfernt. Seine Bewegungen verrieten unübersehbar, dass er zu Tode erschöpft war. Die meisten Landtiere verfügen über Klappen- oder Schleusentore in vielen ihrer Adern, die bei einer Verwundung sofort dafür sorgen, dass das Blut nicht mehr überall hinfließen kann. Anders beim Wale, zu dessen Eigenarten es gehört, dass seine Blutgefäße keinerlei Klappen aufweisen, so dass sein Adernetz selbst bei einer kleinen Verletzung wie dem Stich einer Harpunenspitze sich schnell bedrohlich entleert. Wenn dieser Vorgang durch den ungemein hohen Druck tief unter Wasser noch verstärkt wird, kann man sagen, dass sein Leben in endlosen Strömen verrinnt. Doch Erbarmen gab es nicht. Trotz seines hohen Alters und seines verlorenen Armes und seiner blinden Augen musste er sterben und hingemordet werden, um die fröhlichen Hochzeiten und anderen Lustbarkeiten der Menschen zu beleuchten und die feierlichen Kirchen zu erhellen, welche die bedingungslose Friedfertigkeit aller gegen alle predigen. Kaum flog Flasks letzte Lanze, stürzte der Wal, der nun dickes Blut blies, rasend vor Wut blindlings auf die Boote los, bespritzte sie und ihre frohlockenden Mannschaften über und über mit blutigen Schauern, stieß Flasks Boot um und zerschmetterte dessen Bug. Das war sein letzter Schlag. Dann rollte er hilflos vom Boot weg, lag röchelnd auf der Seite und drehte sich dann ein paar Mal langsam um und um, wie ein sterbender Stern, worauf er die weißen Geheimnisse seines Bauches nach oben kehrte und stocksteif im Wasser lag. Doch während die Bootsmannschaften die Ankunft des Schiffes erwarteten, zeigte es sich rasch, dass der Kadaver mitsamt seinen ungeplünderten Schätzen bald untergehen würde. Als das Schiff herankam, wurde der Wal ganz behutsam längsseits an die Bordwand verbracht und dort mit den dicksten Flukenketten sicher vertäut, denn gewiss würde der Leib ohne diesen künstlichen Halt sofort bis auf den Meeresgrund hinabsinken. Werft die Trossen los! Kommt schon! Geht nicht! Er geht unter! Los, auf die andere Seite! Los! Geht rüber! Ja, rüber! Ja. Der Kadaver zog mächtig in die Tiefe, zog, und das Schiff holte dadurch mächtig weit über. Die Pequod wäre schließlich gekentert, wenn sie sich geweigert hätte, den Körper aus ihrer Umschlingung zu entlassen. Und als der Befehl dann endlich kam, den Wal zu schleppen, war der Zug auf den Pollern, an denen die Flukenketten und Trossen belegt waren, so unverrückbar stark, dass man sie unmöglich loswerfen konnte. Mittlerweile war auf der Pequod nichts mehr eben. Auf die andere Seite des Decks zu wechseln, war wie das steile Giebeldach eines Hauses zu erklimmen. Das Schiff ächzte und stöhnte. Durch die unnatürliche Lage sprangen am offenen Schanzwerk der Reling und in den Kajüten viele elfenbeinerne Täfelungen und Füllungen heraus. Der Wal war inzwischen so tief versunken, dass er vorne wie hinten unerreichbar unter Wasser lag, und mit jeder Sekunde war es, als werde die sinkende Masse um Tonnen schwerer. Das Schiff schien drauf und dran zu kentern. Er hat's vor Flut eilig mit dem Versinken, was? Mr. Flask! Zum Teufel noch mal! Tut was oder sie geht drauf! Los! Die großen Kettenkappen! Quiekwick packte das schwere Zimmermannsbeil, lehnte sich aus seiner Pforte hinaus und hieb Stahl auf Eisen auf die größten Flukenketten ein, dass die Funken stoben. Es krachte fürchterlich. Sämtliche Beleghölzer brachen weg. Das Schiff richtete sich wieder auf. Der Kadaver ging unter. Nicht lang nachdem der Wal versunken war, verkündete ein Schrei von den Masttoppen der Pequod, dass die Jungfrau erneut ihre Boote wegfierte und dass, obwohl der einzige Spaut weit und breit von einem Finnwal kam, welcher ob seiner unglaublichen Schwimmkraft zur Spezies der unfassbaren Wale gehört. Allerdings sieht der Spaut des Finnwals dem Strahl des Pottwals dermaßen ähnlich, dass er von unerfahrenen Waljägern oft mit diesem verwechselt wird. Und so jagt nun Derrick und seine Mannen tapfer diesem unnahbaren Untier hinterher. Die Jungfrau setzte Vollzeug und lief ihren vier Küken nach und sie entschwanden alle leewärts in die Ferne, immer noch auf kühner, hoffnungsfroher Jagd. Ach, mein Freund, Finnwale gibt es viele und auch viele Derricks. Je tiefer ich hier in die Materie des Walfangs eintauche und meine Forschungen bis zu seinem eigentlichen Urquell vorantreibe, desto stärker beeindruckt mich, wie ruhmreich und altehrwürdig er ist. Und wenn ich gar feststelle, wie viele große Geister, Halbgötter und Helden und Propheten aller Art auf die eine oder andere Weise ihm Glanz verliehen haben, so bin ich tief verzückt ob des Gedankens, dass ich selbst einer so erlauchten Bruderschaft angehöre und sei es nur als einer ihrer geringsten Brüder. Der tapfere Perseus, ein Sohn des Jupiter, war der Erste, und jedermann kennt die treffliche Geschichte von Perseus und Andromeda. Wie die liebliche Andromeda, die Tochter eines Königs, an einen Uferfelsen gefesselt war und wie just in dem Augenblick, als Leviathan sie entführen wollte, Perseus, der Fürst aller Waljäger, unerschrocken herbeieilte, das Untier harpunierte und die Maid erlöste und freite. Und dass mir niemand an dieser archenalten Geschichte zweifelt, denn im alten Jaffo, dem heutigen Jaffa an der syrischen Küste, stand in einem heidnischen Tempel viele Jahrhunderte lang das gewaltige Gerippe eines Wals, das laut den Sagen der Stadt und den Versicherungen sämtlicher Einwohner das Knochengerüst eben jenes Ungeheuers war, welches Perseus erschlagen. Lange war ich unschlüssig, ob Herkules in unsere Mitte gehört oder nicht. Obschon dieser kraftvolle Vollbringer herzerquickend guter Taten von einem Wale verschluckt und wieder ausgespien ward, bleibt dennoch die Frage, ob ihn das im strengen Sinne zum Waljäger macht. Nichtsdestotrotz kann er als eine Art Waljäger wider Willen gelten. Hat er auch keinen Wal gefangen, so hat doch der Wal wenigstens ihn gefangen. Ich reklamiere ihn als einen von uns. Nun vertreten freilich die besten Gelehrten die Ansicht, diese griechische Geschichte von Herkules und dem Walfisch gehe auf die noch ältere hebräische Geschichte von Jona und dem Walfisch zurück, während andere meinen, es sei genau umgekehrt. Gewiss sind beide Geschichten einander sehr ähnlich. Wenn ich den Halbgott für uns reklamiere, warum dann nicht auch den Propheten? Damit eine Kutsche leichter und schneller laufe, salbt man ihre Achsen. Und zum selben Zwecke verfahren manche Waljäger mit ihren Booten ähnlich. Sie fetten den Boden ein. Quiekweck hielt sehr viel vom Salben seines Bootes. Eines Morgens, lange nachdem die deutsche Jungfrau entschwunden war, nahm er dabei mehr als die üblichen Mühen auf sich, kroch unter den Boden des außenbords hängenden Bootes und fettete den Boden sorgfältig ein, als wolle er auf dem kahlen Kiele Haare sprießen lassen. Es schien, als folge er mit dieser Arbeit einer besonderen Vorahnung. Der Gang der Ereignisse sollte ihm recht geben. Gegen Mittag wurden Wale gesichtet. Doch sobald das Schiff Kurs auf sie nahm, warfen sie sich herum und flüchteten in heilloser Hast, eine wilde Flucht, wie sie Kleopatras Schiffe vor Actium ergriffen. Trotzdem setzten die Boote nach, Stubbs Boot vorneweg. Mit großer Mühe gelang es Taschtigo schließlich, ein Eisen festzubekommen. Aber der getroffene Wal tauchte nicht weg, sondern setzte seine horizontale Flucht nur umso heftiger fort. In einem solchen Fall führt der pausenlose Zug an der Harpune unweigerlich dazu, dass das Eisen früher oder später ausreißt. Es war folglich dringend geboten, den flüchtenden Wal zu lanzen oder sich damit abzufinden, ihn zu verlieren. Aber so rasend schnell, wie er schwamm, war es unmöglich, mit dem Boot an seiner Flanke aufzukommen. Was also tun? Von all den wundersamen Kniffen und Kunststücken, den Taschenspieltricks und den zahllosen findigen Fertigkeiten, die der erfahrene Waljäger so oft anwenden muss, geht nichts über den jenes wunderschönen Lanzenmanövers, den sogenannten Kopp heißt der Wurf. Fechtfiguren, ob mit Florett oder Säbel ausgeführt, können da nicht mithalten. Er ist nur dann unerlässlich, wenn ein Wal hartnäckig Fersengeld gibt. Was diesen Wurf aber so großartig und einmalig macht, ist die erstaunliche Entfernung, über welche die lange Lanze von einem heftig stoßenden, schaukelnden, in voller Fahrt dahinjagenden Boote aus zielgenau geworfen wird. Der ganze Speer misst mit Stahl und Holz um die 10 oder 12 Fuß. Der Schaft ist viel schlanker als bei der Harpune und aus leichterem Holze, nämlich aus Kiefer. Er ist mit einer dünnen, langen Leine versehen, der Warpleine, an der man die Lanze nach dem Wurf wieder einholen kann. Pult! Los, meine Schäfchen! Pult! Dass die Riemen krachen! Pult! Pult! Noch 40 Fuß! Bleib dran! Der Stigo, mein Junge! Mach die Warpleine klar! Ich geb sie mit der Lanze! Nun schaut auf Stubb. Aufrecht steht er im wogengeschüttelten Bug des dahinfliegenden, vom Wale gezogenen Bootes, welcher 40 Fuß vor ihm im Vlies seiner Gischt dahinstürmt. Stubb führt die lange Lanze mit leichter Hand, äugt ein paarmal an ihr entlang, um zu prüfen, ob sie ganz gerade ist, und nimmt ein Liedchen pfeifend die aufgeschossene Warpleine in die eine Hand, und zwar so, dass er ihr loses Ende festhält und der Rest freies Spiel hat. Dann hält er die Lanze genau auf Gürtelhöhe und richtet sie auf den Wal aus, nimmt ihn genau aufs Korn, senkt dann das Schaftende langsam und stetig ab, wodurch sich die Spitze hebt. Im nächsten Augenblick, getrieben von einer jähen, namenlosen Kraft, spannt sich der schimmernde Stahl in herrlich hohem Bogen über die schäumende Weite und steckt zitternd im Lebensnerv des Wales. Statt funkelnden Wassers bläst er nun rotes Blut. »Das hat ihm den Spund rausgehauen«, rief Stubb, »fast wie am ruhmreichen 4. Juli, wenn aus allen Brunnen Wein fließt.« »Ich wollte, es wäre alter Whisky aus New Orleans. Oder Jungs, und jetzt Pult! Pult, Pult, habe ich gesagt!« Pult! Eins ums andere Mal wiederholt er, derart neckisch plaudernd, den meisterhaften Wurf. Der gemarterte Wal fällt in sein Zucken, das Schlepptau erschlafft. Der Werfer tritt ins Heck, faltet fromm die Hände und sieht schweigend zu, wie das Untier verendet. Bis zu dieser gesegneten Minute, 15¼ Minuten nach 1 Uhr nachmittags, an diesem 16. Tage im Dezember, im Jahre des Herrn 1850, ist immer noch ungeklärt, ob diese sprühenden Spouts denn nun wirklich aus Wasser bestehen oder nur aus Dampf. Lasst uns also der Sache auf den Grund gehen und dabei auch einige interessante Fragen klären, die damit zusammenhängen. Jedermann weiß, dass das ganze Flossenvolk über die ihm eigentümliche, sinnreiche Einrichtung der Kiemen Luft einatmet. Deshalb kann ein Hering oder ein Kabeljau 100 Jahre alt werden, ohne seinen Kopf auch nur ein einziges Mal aus dem Wasser zu stecken. Der Wal dagegen verfügt aufgrund seiner besonderen Anatomie über richtige Lungen, genau wie der Mensch, und kann deshalb nur leben, indem er die ungebundene Luft aus der freien Atmosphäre einatmet. Daher also die unerlässlichen, regelmäßigen Ausflüge an die Oberwelt. Indes kann der Pottwal durch sein Maul keinen Atemzug tun, liegt es doch für gewöhnlich mindestens 8 Fuß unter Wasser. Vor allem aber gibt es keine Verbindung zwischen dem Maul und der Luftröhre. Nein, er atmet einzig und allein durch sein Blasloch, das sich auf seinem Scheitel befindet. Zwischen seinen Rippen und beiderseits seiner Wirbelsäule verfügt der Pottwal über ein verschlungenes kretisches Labyrinth aus Blutgefäßen, die an Fadennudeln gemahnen. Diese Gefäße füllen sich beim Abtauchen bis zum Bersten mit sauerstoffreichem Blute, sodass er in 1000 Faden Tiefe für mehr als eine Stunde einen Überschuss an Lebenskraft in sich trägt. Gerade wie das Kamel, das die wasserlose Wüste durchquert, einen Überschuss an Getränken bei sich führt. Warum sollte nun der Wal darauf bestehen, seine Spauts auszublasen, es sei denn, um seinen Luftvorrat zu ergänzen, bevor er endgültig abtaucht? Ist es doch offensichtlich, dass dieser unerlässliche Aufstieg des Wals ihn all den tödlichen Gefahren einer Hatz durch die Jäger aussetzt. 1000 Faden tief unter dem Lichte der Sonne können nämlich weder Netz noch Haken diesen riesigen Leviathan fangen. Was dir also den Sieg beschert, o Jäger, sind weniger deine Fähigkeiten als vielmehr die großen Notwendigkeiten. Meine Hypothese lautet wie folgt: Der Spaut ist nichts als Dunst. Zu diesem Schlusse bringen mich, neben anderen Faktoren, Überlegungen zur großen Würde und Erhabenheit, welche dem Pottwale innewohnen. Ich erachte ihn nicht für gewöhnlich und seicht, denn es ist eine unbestrittene Tatsache, dass man ihn nie in Untiefen oder unweit der Küste findet. Alle anderen Wale dagegen bisweilen schon. Er ist gewichtig und tief zugleich. Und ich bin überzeugt, dass von den Häuptern aller Tiefen und Gewichtigen wie etwa Plato, Pyrrho, Luzifer, Jupiter, Dante und so weiter stets ein kaum sichtbarer Dunst aufsteigt, wenn sie tiefe Gedanken denken. Als ich einmal an einer kleinen Abhandlung über die Ewigkeit bosselte, wurde ich neugierig und stellte einen Spiegel vor mir auf. Jeder Ausguck! Hier da oben, seht ihr was? Bald gewahrte ich in der Luft über meinem Haupte ein sonderbares Gewoge und Gewabere. Dass mein Haar an einem Nachmittag im August in meinem dünn beschindelten Dachstübchen nach 6 Tassen heißen Tees ständig feucht war, derweil ich in tiefen Gedanken versunken, scheint mir ein weiteres Argument für die obige Hypothese. Seht ihr was? Nichts, Sir! Nein! Nicht zu sehen, Captain! Rudergänger, nimm Kurs auf die Sundastraße und halt das Schiff frei von Land. Hi, Sir! Mit einer günstigen, frischen Brise hielt die Pequod nun auf die Sundastraße zu, die vor allem China-Fahrer aus dem Westen für ihren Weg in das chinesische Meer nehmen. Ahabs Ziel war es, in die Javasee vorzustoßen und von dort mit nördlichem Kurs in Gewässern zu kreuzen, die der Pottwal gelegentlich aufsuchte, dann die Küsten der philippinischen Inseln zu streifen und rechtzeitig vor den fernen Gestaden Japans zu stehen, bevor dort die Hauptfangzeit begann. Auf diese Weise würde die weltumsegelnde Pequod beinahe alle bekannten Pottwal-Fanggründe der Welt durchkämmt haben, bevor sie Kurs auf die pazifischen Walgründe auf der Linie nahm. Selbst wenn vorher alle seine Versuche scheitern sollten. Ahab rechnete fest, damit Moby Dick dort stellen und ihm die Schlacht anbieten zu können, in Gewässern, die der Wal erfahrungsgemäß am häufigsten aufsuchte und zu einer Jahreszeit, da man ihn mit einiger Berechtigung dort vermuten durfte. Da nun zuletzt vor Javas Westküste am Eingang der Sundastraße viele Pottwale gefangen worden waren und da diese Gewässer unter Waljägern allgemein als ergiebige Fanggründe galten, wurden die Ausgucke wieder und wieder angepreit, als die Pequod näher und näher auf Java Head zustand und ermahnt, die Augen offen zu halten. Doch auch als bald Steuerbord voraus die grünen Palmenklippen des Landes auftauchten und jede entzückte Nase den frischen Zimtduft in der Luft erschnupperte, ward kein einziger Spaut erspäht. Fast hatte das Schiff so kurz vor der Straße schon alle Hoffnung auf Beute fahren lassen, als von oben der übliche Jubelruf ertönte. Nicht lange und wir erblickten ein Schauspiel von einzigartiger Pracht. Da bläst er! Ja, Sir! Und da! Es sind Pottwale! Sehen Sie, Sir! Pottwale voraus! Voraus, beiderseits des Bugs, 2 oder 3 Seemeilen entfernt, stiegen in großem Halbkreis zahllose Walspauts spielerisch in die Mittagsluft und zogen sich wie eine funkelnde, fortlaufende Kette rings um die halbe Kimm. Anders als der lotrechte Doppelstrahl des Glattwals, der sich an der Spitze in zwei Äste teilt, den hängenden Zweigen der Trauerweide nicht unähnlich, gleicht der einzelne schräg nach vorne weisende Spaut des Pottwals einem dichten Lockenkopf aus weißem Dunst, der immer wieder aufsteigt und nach Lee zerfasert. Wie Armeen auf dem Marsch, die vor einer engen Schlucht im Feindesland ihren Tritt beschleunigen, weil sie begierig sind, diese Gefahrenstelle hinter sich zu lassen und dann in der Ebene recht ungefährdet wieder auf breiter Front voranzuschreiten, genauso strebte nun die riesige Flotte der Wale durch die Meerenge voran. Vollzeig! Leesegel setzen, Mr. Starbuck. Aye, Sir, klar bei Royal und Topsegel. Steuermann, halt sie vom Wind! Ja, gut so. Und anbrassen! Setzt alle Leesegel! Unter Vollzeug jagte die Pequod ihnen hinterher. Die Harpuniere standen vorne in den Booten, die noch in den Davits hingen, schwenkten ihre Waffen und jauchzten und johlten. Wenn nur die Brise hielt, würden sie die Wale durch die Sunderstraße in die orientalischen Meere treiben. Dort würden deren riesige Heerscharen ausschwärmen, um erleben zu müssen, wie nicht wenige der ihren erlegt wurden. Und wer wollte ausschließen, dass Moby Dick höchst selbst, und sei es nur für kurze Zeit, mit jener dicht gedrängten Karawane zog, ganz wie der vergötterte weiße Elefant im Krönungszug der Siamesen. Leesegel über Leesegel setzend jagten wir dahin und trieben die Leviathane vor uns her. Aschau an Deck! Sir, Boote in Sicht! Boote, achte aus! Aschau! Ahab richtete sein Glas auf dieses Schauspiel, fuhr jäh in seinem Zapfenloch herum. Auf, Metzern! Hoch in die Wanden! Segelwässern! Allein sind das, meine Herren! Ja, Piraten! Und sie meinen uns! Diese schurkischen Asiaten hetzten nun wild hinter uns her, so als hätten sie zu lange hinter den Landzungen gelauert. Als Ahab mit dem Glas unterm Arm an Deck auf- und ab marschierte, einmal voraus die Untiere im Blick, die er jagte, dann wieder achteraus die blutdürstigen Piraten, die ihn jagten, da mag ihm wohl so ein Gedanke gekommen sein. Und als er die grünen Wände des wässerigen Engpasses betrachtete, den das Schiff just passierte, und bedachte, dass der Weg zu seiner Rache durch jenes Tor führte, und bemerkte, dass er seinem tödlichen Vorsatze durch eben jenes Tor nachjagte und dabei selbst gejagt wurde, noch dazu von einer Horde wilder, gnadenloser Piraten, unmenschlicher, gottloser Teufel, die ihn mit ihren höllischen Flüchen hetzten, da ihm all diese Gedanken durchs Hirn geschossen, wirkte Ahabs Stirn knochig und zerfurcht, wie der schwarze Sandstrand, wenn eine Sturmflut an ihm genagt hat, ohne doch den felsigen Grund hinwegreißen zu können. Aber solche Gedanken kümmerten kaum einen aus der sorglosen Mannschaft, als die Piraten weiter und weiter zurückfielen und das Schiff endlich in fliegender Fahrt Sumatras smaragdgrünes Kap Cockatoo an Backbord passierte, endlich die weiten Wasser dahinter gewann. Nach und nach kam das Schiff ins Kielwasser der Wale, und da der Wind abflaute, erging der Befehl, die Boote wegzuvieren. Nur in Hemd und Hose legten wir uns in die Riemen, rissen an den weißen Eschenhölzern und wollten nach mehreren Stunden die Jagd schon verloren geben, als die Wale ins Stocken gerieten, ja, innehielten. Ein ermutigendes Zeichen, dass unter ihnen nun doch noch jene seltsame Verwirrung und Willenslähmung um sich griff, bei deren Anblick Waljäger sagen, der Fisch sei gegallt. Es gehört nämlich zum Wesen fast aller Herdentiere, gelegentlich von solch panischer Angst ergriffen zu werden. Nehmt euch alle Menschen zum Beweise, zusammengepfercht in den Scharfhürden eines Theaterparketts, stürzen sie beim geringsten Verdacht auf Feuer, Hals über Kopf zu den Ausgängen, drängen, trampeln, quetschen und stoßen einander rücksichtslos zu Tode. Wie immer in solchen Fällen scherten die Boote sogleich auseinander und jedes nahm sich einen Einzelgänger am Rande der Herde vor. Keine 3 Minuten später schleuderte Quickwick seine Harpune. Der getroffene Fisch blendete uns mit spritzender Gischt und stürmte dann schnell wie der Blitz mit dem Boote davon, geradewegs auf das Herz der Herde zuhaltend. Quickwick war kein bisschen bange. Mannhaft steuerte er uns, scherte bald von diesem Untier weg, das gerade voraus den Weg versperrte, wich bald jenem Wale aus, dessen gigantische Fluken hoch über unseren Häuptern hingen, während Starbuck die ganze Zeit aufrecht im Bug stand, die Lanze in der Hand und alles aus dem Wege stieß und stach, was er mit kurzen Würfen erreichen konnte, denn für weite Würfe war keine Zeit. Alle Walboote haben kuriose Geräte an Bord, welche Draggen heißen und von den Indianern Nantuckets erfunden wurden. Zwei klobige, gleich große, quadratische Hölzer werden kräftig verklammt, so dass sie rechtwinklig zueinander stehen. Darauf wird eine ordentlich lange Leine in der Mitte dieses Klotzes belegt, deren anderes Ende in eine Schleife ausläuft, so dass sie blitzschnell an eine Harpune angeschlagen werden kann. Unser Boot hatte drei davon an Bord. Die ersten beiden wurden erfolgreich geworfen und wir sahen die Wale taumelnd davonjagen, gebremst von dem enormen Widerstand der mitgeschleppten Dragge, wie Kettensträflinge mit der Kugel am Bein. Es wäre kaum möglich gewesen, diese bedrackten Harpunen zu werfen, wenn unser Wal nicht seine Fahrt merklich vermindert hätte, als wir in die Herde vordrangen. Außerdem schien es, als lege sich die entsetzliche Unruhe unter den Tieren, je weiter wir den Rand ihres Aufruhrs hinter uns ließen. Als die ruckende Harpune also schließlich ausriss und der freigekommene Wal seitwärts wegtauchte, glitten wir mit dem letzten Schwung zwischen zwei Walen hindurch mitten ins Herz der Herde, als hätte uns ein tosender Gebirgsbach in einen lieblichen Talsee gerissen. Hier in der weiten Mitte war die See seidig und spiegelglatt. Sie bildete einen Fleck, wie die Seeleute sagen, was von der feinen Flüssigkeit kommt, welche der Wal absondert, wenn er ruhiger gestimmt ist. Ja, nun trieben wir in jener verzauberten Stille, die jeder Sturm, wie es heißt, in seiner Mitte birgt. Wie Haushunde umschnüffelten uns die kleineren Wale, kamen bis dicht an die Dollborde geschwommen, ja berührten sie gar, bis es so schien, als habe ein Zauber sie unvermittelt handsam gemacht. Quiekweck tätschelte ihnen die Stirn. Starbuck kratzte ihnen sachte den Rücken mit seiner Lanze, verzichtete aber vorerst auf einen Anwurf, da er die Folgen fürchtete. Als wir indes über Bord hinabblickten, offenbarte sich uns unter dieser wundersamen Welt über Wasser eine andere und noch absonderlichere. In den tiefen Gewölben der See schwebten, trieben die Körper der säugenden Walmütter und jener Kühe, deren enorme Leibesfülle verriet, dass sie bald Mutter werden würden. Wie ich bereits andeutete, war das Wasser des Sees bis tief hinunter kristallklar und durchsichtig. Es schien, als schauten die Jungen dieser Walkühe zu uns hinauf. Grad wie Menschenkinder beim Säugen still und starr etwas anderes betrachten als die Mutterbrust. Als führten sie zwei Leben zu einer Zeit und als schwelge ihre Seele noch in überirdischen Erinnerungen, während ihr Leib irdische Nahrung aufnimmt. Derweil wir so traumhaft entrückt dahintrieben, zeigte gelegentlich ein wirres Spektakel in der Ferne unvermittelt an, dass die anderen Boote noch zu Gange waren. Immer noch mühten sie sich, Draggen in die Wale an der Frontlinie der Heerschar zu werfen oder die Schlacht, wenn möglich, bis in den ersten Ring hineinzutragen, wo sich reichlich Raum sowie günstige Rückzugsmöglichkeiten boten. Doch war der Anblick der ergrimmten, bedrackten Wale, die ab und an blindlings hin und her stürmten von einem Ring zum anderen, nichts im Vergleich zu dem, was wir darauf erblickten. Wenn ein Boot an einem ungewöhnlich starken und flinken Wale festgekommen ist, versucht man mitunter ihn zu lähmen, indem man seine gigantische Schwanzsehne, seine Achillessehne sozusagen, durchtrennt oder versehrt. Dies geschieht mittels eines Speckspatens, den man in den Wal wirft und an einem Seil, welches an seinem kurzen Stiel belegt ist, wieder zurückholt. Wie wir später erfuhren, war ein Wal an dieser Stelle verwundet worden. Außerdem war er mit dem Speckspaten im Leibe durchgegangen und das freie Ende der am Spaten belegten Leine hatte sich heillos in der Harpunenleine verheddert, die sich mehrfach um seinen Schwanz gewickelt hatte, während der Speckspaten nach und nach aus seinem Fleische freigekommen war. Der gemarterte Wal schäumte nun wie toll durch die See und schlug mit dem Dreschflegel seines biegsamen Schwanzes wild um sich, während der scharfe Spaten hierhin und dorthin tanzte und seine eigenen Kameraden verwundete und tötete. Dieser furchtbare Anblick schien die gesamte Herde aus ihrem lähmenden Entsetzen aufzuschrecken. Zuerst rückten die Wale am Rand unseres Sees näher zusammen und taumelten gegeneinander, als würden sie von fern verebbten Wogen gehoben. Dann wallte allmählich auch die See wie unter einer sachte, anschwellenden Dünung. Sofort tauschten Starbuck und Quiequick die Plätze. Starbuck sprang ins Heck. Bei Gott, jetzt geht's, Männer. »An die Riemen!« flüsterte er scharf und ergriff die Pinne. »Los, Leute, macht schon Pult, Männer! Schrammt ihnen die Rücken, Pult, schabt und schrammt, was das Zeug hält!« Verzweifelt spannten wir alle Kräfte an und schossen schließlich in eine unverhoffte Lücke. »Ja, so ist es gut. Pult! Und weiter!« Wir suchten fieberhaft nach einer weiteren Bresche. Mehrmals entkamen wir nur um Haaresbreite, bis wir endlich in freies Wasser glitten. Wie stürmisch und ungeordnet es in dem allgemeinen Aufruhr zunächst auch zuging, mündete dieser doch bald in etwas, was Ziel und Richtung hatte. Als die Wale nämlich in einem dichten Knäuel von Leibern vereint waren, setzten sie ihre Flucht flinker fort. An eine weitere Verfolgung war nicht zu denken. Doch blieben die Boote noch in ihrem Kielwasser, um sich der Wale anzunehmen, die durch die Dracken achterdaus abfallen mochten und ferner einen zu sichern den Flask erlegt und geflackt hatte. Die Walfahne, einer Prisenfahne nicht unähnlich, besteht aus einem Flaggenstock mit Wimpel. Jedes Boot führt zwei oder drei davon mit, die lotrecht in den treibenden Walkadaver gesteckt werden, wenn noch weiteres Wild zu jagen ist. So wird angezeigt, wo der Wal liegt, wie auch wem er rechtmäßig gehört, für den Fall, dass Fangboote eines fremden Schiffes hinzukommen. Das Ergebnis dieses Wegvierens bestätigt auf gewisse Weise die Wahrheit des weisen Walfängerwortes. Je mehr Wale, desto weniger Beute. Von allen betrackten Walen ward nämlich nur einer erlegt. Allen übrigen gelang erst einmal die Flucht. Doch fielen sie, wie ihr noch sehen werdet, einem anderen Schiffe zum Opfer als der Pequod. Die Anspielung auf die Walfahnen und Flaggenstöcke im letzten Kapitel erfordert einige Anmerkungen über die Gesetze und Vorschriften im Walfang, als deren großartiges Sinnbild und Wahrzeichen die Walfahne gelten mag. Wenn mehrere Schiffe in einem Fanggrund kreuzen, kommt es nicht selten vor, dass ein Wal von einem Schiffe aus angeworfen wird, dann aber entkommt und schließlich von einem anderen Schiffe erlegt und somit gefangen wird. In einem solchen Fall ergeben sich daraus mittelbar viele kleine Vorkommnisse, die als Begleiterscheinungen dieses Falles gelten können. Zum Beispiel dies. Wenn der Wal mit Ach und Krach zur Strecke gebracht ist, unter Gefahr für Leib und Leben, kann der Kadaver bei heftigem Sturm vom Schiffe loskommen und weit nach Lee abtreiben, wo er dann vielleicht von einem zweiten Walfänger aufgebracht wird. Dieser verholt ihn bei Flaute in aller Ruhe längsseits, ohne Leben oder Leine aufs Spiel zu setzen. Hieraus würden sich häufig höchst heftige und unangenehme Auseinandersetzungen zwischen den Waljägern ergeben. Wäre da nicht ein geschriebenes oder ungeschriebenes, weltweit und unangefochten gültiges Gesetz, das sich auf alle Fälle anwenden lässt? Wahrscheinlich besitzt Holland das einzige kodifizierte Walfangrecht, das durch Parlamentsbeschluss gesetzliche Gültigkeit erlangt hat. Es wurde anno Domini 1695 von den Generalstaaten erlassen. Keine andere Nation hat je ein geschriebenes Walfanggesetz besessen, doch sind die amerikanischen Waljäger in dieser Frage ihre eigenen Gesetzgeber und Rechtsgelehrten gewesen. Sie haben ein juristisches System geschaffen, das kürzer ist und bündiger als Justinians Pandekten und als die Verordnungen der chinesischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Einmischung in anderer Leute Angelegenheiten. Jawohl, man könnte diese Gesetze auf Königin Annes kleinsten Kupferpenny gravieren oder auf den Widerhaken einer Harpune und sie um den Hals tragen. So kurz und knapp sind sie gehalten. Erstens, ein Festfisch gehört dem, der daran fest ist. Zweitens, ein Losfisch ist Freiwild für den, der ihn zuerst fängt. Indes ist es selbige löbliche Kürze, welche diesem meisterhaften Gesetzeswerk zum Nachteil gereicht, da zu ihrer Auslegung ein dicker Kommentar vonnöten ist. Zum Ersten, was ist ein Festfisch? Ob lebend oder tot, ein Fisch ist im juristischen Sinne fest, so er mit einem mit mindestens einer Person bemannten Schiffe oder Boote durch ein wie immer beschaffendes Mittel verbunden ist, das der Einwirkung der bemannenden Person oder Personen unterworfen ist, ganz gleich, ob es sich dabei um eine Maststänge, einen Riemen, ein neunzölliges Kabel, einen Telegraphendraht oder einen Spinnwebfaden handelt. Ein Fisch gilt gleichfalls als fest, falls er eine Walfahne oder ein beliebiges anderes anerkanntes Zeichen trägt, welches seine Inbesitznahme kenntlich macht. Jedoch nur, sofern und solange die Partei, welche die Fahne gesetzt, allzeit ihre Befähigung klar und deutlich unter Beweis stellt, ihn längsseits zu bringen, wie auch ihre Absicht, selbiges zu tun. Dies sind wissenschaftliche Auslegungen. Die eigenen Auslegungen der Waljäger bestehen bisweilen aus harten Worten und noch härteren Schlägen. Eine Art Coke Littleton des Faustrechts. Vor rund 50 Jahren kam in England ein kurioser Fall zur Verhandlung, bei dem es um Schadenersatz wegen rechtswidriger Walaneignung ging. Die Kläger machten geltend, sie hätten nach mühevoller Jagd auf einen Walfisch im nördlichen Eismeere den Fisch erfolgreich harpuniert, doch habe Gefahr für Leib und Leben sie, die Kläger, letztlich gezwungen, nicht nur ihre Leinen verloren zu geben, sondern auch das Fangboot. Schließlich hätten die Beklagten, die Besatzung eines anderen Schiffes, sich unter den Augen der Kläger dem Walfisch genähert, diesen angeworfen, getötet, in Beschlag genommen und sich daraufhin angeeignet. Als Antwort auf die Beschwerden der Kläger habe der Kapitän der beklagten Partei den Klägern ins Gesicht gelacht und versichert, er werde nun als Doxologie seines Deliktes auch noch Leine, Harpunen und Boot der Kläger einbehalten, welche zur Zeit der Inbesitznahme des Walfischs mit diesem noch immer verbunden gewesen. Infolgedessen forderten die Kläger nun Schadenersatz für den Verlust von Walfisch, Leine, Harpunen und Boot. Der Anwalt der Beklagten war Mr. Erskine. Lord Ellenborough war der Richter. Im Rahmen seiner Verteidigung ging der mit allen Wassern gewaschene Erskine daran, seine Auffassung von der Rechtslage durch den Hinweis auf einen kürzlichen Fall von außerehelichem Geschlechtsverkehr zu erhellen, in welchem ein Gentleman, nachdem er vergeblich versucht hatte, die Verderbtheit seines Weibes zu zügeln, die Dame zuletzt auf dem Meer des Lebens ausgesetzt und aufgegeben hatte. Nach Ablauf einiger Jahre dauerte ihn jedoch dieser Schritt und er strengte die Rückführung der fraglichen Person in seinen Besitz an. Erskine vertrat damals die Gegenpartei und führte folgendes Argument für sie ins Felde. Der Gentleman habe die Dame zwar ursprünglich harpuniert und einst auch fest am Haken gehabt, auch habe er sie lediglich aufgrund der schweren Last ihrer Verderbtheit, welche ihn mit in die Tiefe zu reißen drohte, schließlich und endlich aufgegeben. Aber aufgegeben habe er sie nun einmal, so dass sie zum Losfisch geworden sei. Folglich sei die Dame mit der Reharponierung durch den nachfolgenden Gentleman in dessen Eigentum übergegangen, einschließlich jedweder Harpunen oder Harpunenteile, welche noch in ihr stecken mochten. Im vorliegenden Falle nun behauptete Erskine, die beiden Sachverhaltsbeispiele mit Walfisch und Dame seien quasi austauschbar und würden sich wechselseitig erhellen. Nach gebührender Anhörung von Plädoyer und Gegenplädoyer gab der hochgelahrte Herr Richter in wohlgesetzten Worten das Urteil bekannt und befand wie folgt. Bezüglich des Bootes, dass es den Klägern zuzusprechen sei, da sie es nur zum Behufe der Rettung ihres Lebens aufgegeben hätten. Bezüglich des strittigen Wales samt Harpunen und Leine, dass sie Eigentum der Beklagten seien, Der Walfisch deshalb, weil er zum Zeitpunkt des schlussendlichen Erlegens und Besitzergreifens ein Losfisch gewesen. Und die Harpunen sowie die Leine deshalb, weil der Fisch durch sein Davonschwimmen mit diesen Sachen Eigentum an ihnen erworben habe und infolgedessen jedermann, der ihn, den Fisch, zeitlich nach jenem Vorgang in Besitz genommen habe, ein Anrecht auf sie besitze. Die Beklagten hätten den Fisch zeitlich nach jenem Vorgang in Besitz genommen, ergo hätten sie Eigentum an den besagten Sachen. Der Mann von der Straße mag vielleicht Einspruch erheben, wenn er dieses Urteil des hochgelahrten Richters vernimmt. Pflügt man in dieser Sache aber sehr tief, bis auf das Urgestein, so werden sich die beiden bedeutenden Rechtsgrundsätze, welche in den zwei oben zitierten Walfanggesetzen niedergelegt und im oben genannten Falle von Lord Allenborough angewandt und erläutert wurden, so werden, will ich sagen, diese beiden Gesetze betreffend Festfisch und Losfisch sich bei gründlichem Nachdenken als die Fundamente aller irdischen Jurisprudenz erweisen. Was ist der Witwe letzter Heller für den raffgierigen Hauswirt, wenn nicht ein Festfisch? Was ist dort drüben der marmorne Prachtbau des heimlichen Betrügers mit seinem Türschild als Walfahne? Was ist er, wenn nicht ein Festfisch? Was ist der Wucherzins, den der Makler Mordechai vom armen Bankrotteur Jammertal auf den Kredit erhebt, der Jammertals Familie vor dem Hungertode bewahren soll? Was ist jener Wucherzins, wenn nicht ein Festfisch? Was ist das Einkommen des Erzbischofs von Seelenheil, die 100.000 Pfund, die er dem kargen Brot und Käse hunderttausender krummrückiger Arbeiter abknapst, welche allesamt auch ohne seine Hilfe in den Himmel kämen? Was sind diese feisten 100.000, wenn nicht ein Festfisch? Und ist in allen diesen Fällen Besitz nicht bereits das ganze Recht? Wenn aber schon die Doktrin vom Festfisch recht weite Anwendung findet, so gilt das erst recht für die verwandte Doktrin vom Losfisch. Sie besitzt internationale, ja universale Gültigkeit. Was war Amerika im Jahre 1492, wenn nicht ein Losfisch, in den Kolumbus die spanische Standarte warf, um sie mit einer Walfahne für seine königlichen Herrschaften zu reklamieren? Was war Polen für den Zaren? Was Griechenland für den Türken? Was Indien für England? Was schließlich wird Mexiko für die Vereinigten Staaten sein? Allesamt Losfische. Und was bist du, lieber Leser? Wenn nicht ein Losfisch und ein Festfisch zugleich. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. 7. Teil. Ismael, Rufus Beck. Melville, Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab, Manfred Zapatka. Starbuck, Ulrich Mattes. Stubb, Bernhard Schütz, Flask, Carsten Hübner und viele andere. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz, Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.